Zwiegespräch. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zwiegespräch. Ich schleudere einen Pfeil dir ins Gewissen. Was tatest du mit deiner jungen Sucht? War sie dir Saatkorn? Brachte sie dir Frucht? Ließest du nicht die weise Kraft vermissen, die sich bedenkt und wägt, eh sie sich bindet? O schwaches Herz, das seinen Lohn nicht findet! Von meinem Tun geb ich dir Rechenschaft. Ich prüfte nicht, ich hatte keine Wahl. Nach Lohn nicht trachtend, sicher meiner Kraft, folgt ich dem Rufe, den mein Herz befahl. Uneingedenk der Dornen und der Pferden, gewillt, ein strenges Schicksal stark zu tragen, wollt ich kein anderes Glück noch Ziel auf Erden, als meinem tiefsten Wahne nachzujagen. Oft stockt mein Fuß, und die Gewitter starren mir in den Weg, daß ich ihn schon verlor. Doch immer wieder reißt es mich empor. Ein trotz'ger Wille treibt mich zu beharren, und eine klare Sicherheit entwirrt dann meinen Sinn. Ich habe nicht geirrt. Ende von Zwiegespräch. Aufgenommen von Sonja.